pass auf, ich steige aus dem Bett und dreh den Swag zu. Lege mich wieder hin und penn und fühl mich sehr gut. Es ist der Edgar zu dem W zum A. Ob ich meine Fans mit nach Hause nehme, das hängt ab vom Verwesungsgrad. Haha, lustig, war irgendwie trotzdem ernst gemeint. Ich entferne dein Zwerchfell in meinem Folterkeller bei Kerzenschein und lege dann die Oliver Pocher DVD in meinen Laptop ein. Obwohl bei dem Typen nicht lachen ist ja noch nie schwer gefallen. Mann, ich bin irgendwie verwirrt, denk ich mir, während ich maskiert in die Universität marschier. Alle tot, die Klamotten voll Blutspritzer und die Leichen stapeln sich am Boden wie die Sophie Scholl Flugblätter. Das war eine historische Referenz. Mein Flow ist so exzellent, ich hab den Scheiß drauf, so wie ein Becher und zwei Pornodarstellerinnen. Ich bin sowas von intelligent. Und weil ich Mordlust in meinem Blut hab, statt ich George Bush einen Besuch ab. Schlage den Bastard in seine Fratze und sag danach, ich dachte, er besitzt Massenvernichtungswaffen. Brain dead like Jim Brady. I'm absolutely nuts. Motherfucker. Enough to make the niggas go crazy. Brain dead like Jim Brady. I'm absolutely nuts. Motherfucker. Ich war noch ein kleiner Junge, doch ich wusste schon dort, ich werd wie Roland Koch oder Maler wie Horst Randnotiz. Das hier ist mein 100. Song und wir feiern es auf Tille, um mal runterzukommen. Ob ich schnell noch schaffe, die Krawatte zuzubinden, oh mein Ewitch, ich bin nur gekommen, ganz schnell zu verschwinden. Ich verurteile Promis, die sich ihre Meinung bilden. Stefan Kretschmer, alle Schwarze, kann man gerne scheiße finden. Alles läuft wie immer, deutsche Rapper sind im Arsch. Ich find Esel ficken komisch und der Seppel sagt, alles klar, Mutterficker oder wieder nicht gepeilt. Ich zerschlage alle Zweifel in deinem Kopf mit deinem Beil. Das war Rap auf Deutsch, du bist mir unterlegen. Physikalisch zwar unmöglich, doch ich ficke deine Ehre. Physikalisch auch unmöglich, doch ich ficke jeden Heim. Werd der erste gute Rapper mit ner Single auf der 1. Wissen ist zwar cool, aber was seid ihr für Rattenfänger? Schwule Rapper gehen in Rente, andere werden Kraftclub-Sänger. Schlechte Resonanz. Mir hat's in den Kram gepasst, Fans sind auf der Bär, nicht wie der Casper des von Alias. Brain dead like Jim Brady.